übernährt Loch töten, schwarzer Kaiser, rot und wild. Treppen, Kinder, Schnorrer, Zivils, Flashbacks und ein schiefes Bild. Keine Hintergängerzone, Sommerjahre 80, 9. Riss als Zeit auf seichte Bahnen, angenehme Kinder freuen. Wir waren wilde, bunte Kinder. Wir waren wilde, bunte Kinder. Wir waren wilde, bunte Kinder. Frag uns nie nach dem Nutzen der Zeit. Du bleibst ein Fremder, wirst es nie verstehen. Wirst es nie verstehen. Wirst es nie verstehen. Lebt noch. Kunst bei Frust, die harte Drogen, Neckar, Valix, Kali, Ruhe, freie Zeit und feste Aktion. Und Herz, das schönste Lied von Cure. Pizza, Blut, ein Spiel mit Scherben, Fascho, Wut und Pseudokerben, Sex, Frühstück und Däumchen drehen, wir werden uns nie wiedersehen. Wir waren wilde, bunte Kinder. Wir waren wilde, bunte Kinder. Wir waren wilde, bunte Kinder. Frag uns nie nach dem Nutzen der Zeit. Du bleibst ein Fremder, wirst es nie verstehen. Wirst es nie verstehen. Wirst es nie verstehen. Sonnenstich beim Weltschmerz, täglich Bullenflucht, der kriegt uns nicht. Steifes Äpfel im Magen, Pum, neue Freund, die Platte legt. Ein Tagestag vergroschen, Opa, Kellergeist und Rattenzang. Zieht zwar Winters, doch im Frühling backt man kleine neue Paar. Wir waren wilde, bunte Kinder. Bunte Kinder. Wir waren wilde, bunte Kinder. Bunte Kinder. Wir waren wilde, bunte Kinder. Lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch, lebt doch